Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7. Täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Gott segne dieses Wort. Was pflanzt du? In diesem Bibeltext hier aus dem Galaterbrief lernen wir mehr über das, was wir pflanzen. Und wird uns klar, wenn wir hier lesen, dass wir uns nicht täuschen sollen, denn wir können unseren Herrgott, unseren Jesus Christus, nicht einfach missachten, ja? Oder so tun, als wenn er nicht da ist. Oder, naja, leider glauben manche Menschen, dass es Gott gar nicht gibt. Aber die Wahrheit ist, dass wir eben verstehen, dass das Folgen hat, ja. Und Paulus schreibt hier an die Galater eben in dem ganzen Galaterbrief, dass wir das, was wir sehen, also was wir ausstreuen, unsere Saat, das ernten wir dann auch, ja. Und deswegen die Frage, was wir pflanzen, was pflanzt du? Was pflanze ich? Was pflanzt du? Was pflanzen wir? Und lest mal durch, geht mal weiter, vom Vers 7 weiter bis Vers 10. Stellt Paulus eben klar, dass eben unsere Handlung, was wir tun, dass das eben auch Konsequenzen hat. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Und die Glaubensgemeinde zu der Zeit, die Galater zu den Galater Glaubensgemeinde, zu denen Paulus schreibt, da waren eben viele Leute, die versucht haben, die Christen dort zu der Zeit in die Irre zu führen. Also zum Beispiel sagen, dass es egal ist, wie man lebt, oder dass Sachen wie Christus, ja, hat ja sowieso irgendwie alles ja, getan, und dass es dann okay ist, irgendwie in der Sünde weiterzuleben. Und das ist falsch. Und das machen diese Verse ganz klar und stellen das fest. Also lest das unbedingt durch hier, Vers 7 bis 10, und das soll uns Mut machen. Ja? Das ist also so, dass wir eben dann auf der anderen Seite, wenn wir verstehen, dass wir als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen. Reue heißt, dass wir uns abwenden von der Sünde, mit Gottes Hilfe. Ja? Dass uns der Heilige Geist bis auf alle Ewigkeit besiegelt in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Im Epheserbrief, Kapitel 2. Vers 8 bis 9, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Und lasst euch nicht in die Irre führen. Wenn irgendjemand was anderes sagt, dann ist das falsch. Und weil die Bibel uns das ganz klar dort sagt. Und daraus resultierend sehen wir aber, dass Gottes Gnade eben da ist für alle Menschen, die als reuige Sünder zu ihm kommen. Und aus unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, wir, die wir uns tagtäglich in Wort und Gebet befinden, nicht weil wir irgendwie dann irgendwie angeben können, dass wir mehr wissen als andere oder dass wir mehr heilig oder heiliger sind als andere Menschen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber wir kriegen dann durch Gottes Wort, kann uns der Heilige Geist ins Herz sprechen, was wir denn pflanzen sollen und wie und wo und die ganzen Details sozusagen, also alles, was das beinhaltet oder ob wir dies oder das tun sollen oder nicht. Und das braucht manchmal eine Zeit, ja, wo wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen. Also nehmt das euch zu Herzen. Lasst euch Mut machen durch Gottes Wort, durch die Bibel, und wir haben dann eben durch den Heiligen Geist, der uns ins Herz spricht, unseren Ratgeber, der uns nie auf die in eine Weise auf den falschen Weg leiten würde oder widersprechen würde, was Jesus Christus uns gelehrt hat zum Beispiel, oder die 10 Gebote widersprechen würde, ja, zum Beispiel. Also das wissen wir. Und der Heilige Geist hilft uns in verschiedensten Weisen und stärkt uns auch, ja, besonders in schwierigen Situationen, egal was das denn nun sein mag. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort. Hilf uns bitte, das zu pflanzen, was du möchtest, dass wir das, was wir pflanzen, was du willst und nicht das, was wir wollen, dass wir uns dir unterordnen. Dafür beten wir. Und dass du uns hilfst, die richtige Saat zu geben und auch den Plan und Zeitrahmen zu offenbaren und zu zeigen, was du denn vorhast in unserem Leben. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses und beten dies in deinem Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.